Zehntes Kapitel, gelesen von Schalkmar. An demselben Tage, wo es in Stargrod so lustig herging, spielte sich weit draußen in dem gelben Stübchen des verbannten Propstes eine Szene anderer Art ab. Natalia Nikolaevna bereitete sich zum Sterben. Gewissenhaft und sparsam wie sie war, hatte die Pröbstin während der ganzen Zeit ihres Aufenthaltes bei ihrem gemaßregelten Gatten sich ohne Bedienung geholfen und allerlei Arbeit auf sich genommen, an die sie nicht gewohnt war und die ihre Kräfte weit überstieg. Als sie bei dem letzten 25-Rubelschein in ihrer Schachtel angelangt war, erschrak sie, dass sie bald ganz ohne Geld sein würde, und beschloss, ihren Hauswirt, den Gendarm, zu bitten, ihnen die Miete zu stunden, bis der Propst wieder begnadigt sei. Der Gendarm ging darauf ein, Natalia Nikolaevna aber hielt das vor ihrem Gatten streng geheim und suchte auf jede Weise, das Geld beim Hauswirt abzuverdienen. Sie grub mit seiner Markkartoffeln, hackte Kohl und spülte ihre Wäsche selbst im Fluss. Jedoch, das war zu viel für ihre Jahre und ihre schwache Gesundheit. Sie erkrankte und musste das Bett hüten. Der Propst machte ihr Vorwürfe wegen ihrer übergroßen Sorgsamkeit. »Du glaubst, du hilfst mir«, sagte er, »aber als ich hörte, was du getan hast, verdoppelte das meine Qualen.« »Vergib«, flüsterte Natalia Nikolaevna. »Was heißt vergib? Vergib du mir«, antwortete der Propst und fasste ihre Hand, die er leidenschaftlich küsste. »Ich habe dich mit meiner starren Unbotmäßigkeit so weit gebracht. Aber wenn du willst, sage nur ein Wort, und ich gehe und demütige mich dir zuliebe.« »Was fällt dir ein? Nie werde ich dieses Wort sagen. Soll ich deine Lehrmeisterin sein, der du alles weißt und alles zum Rechten wendest?« »Um meiner Ehre willen muss ich dieses tragen, Liebste.« »Und Gott möge dir helfen, an mich aber sollst du nicht denken.« Der Propst küsste noch einmal die Hände seiner Frau und ging an sein Tagwerk. Natalia Nikolaevna aber wickelte sich in ihre Decke und schlief ein. Und da sah sie im Traum den Diakon Abchilla, der zu ihr ins Zimmer trat und sprach. »Warum betet ihr denn nicht, dass der Vater Saulis sein Leid leichter trage?« »Wie denn?« fragte Natalia Nikolaevna. »Lehre mich, wie ich zu beten habe.« »Nun«, antwortete Abchilla, »ihr sollt bloß sagen, Herr, hilf uns auf den Wegen, die du kennst.« »Herr, hilf uns auf den Wegen, die du kennst«, wiederholte Natalia Nikolaevna andächtig, und plötzlich war ihr, als nehme der Diakon sie auf seine Arme und trüge sie in das Allerheiligste. Der Raum war unendlich groß, Säule reihte sich an Säule, und der Altar reckte sich bis zum Himmel empor und flammte in 1000 hellen Lichtern. Hinter ihnen aber, von wo sie gekommen waren, schien alles winzig klein, so klein, dass sie gelacht hätte, wenn es sie nicht beunruhigt hätte, dass sie doch ein Weib sei, das Allerheiligste also gar nicht betreten dürfe. »Bist du bei Sinnen, Diakon?« sagte sie zu Abchilla. »Man wird dich deines Amtes entsetzen, wenn man erfährt, dass du eine Frau ins Allerheiligste getragen hast.« Er erwiderte, »Ihr seid keine Frau, sondern eine Kraft.« Und mit einem Male war Abchilla und das Allerheiligste und der Altar und die Lichter alles verschwunden, und Natalia Nikolaevna schlief nicht mehr, sondern wunderte sich nur, warum alles um sie herum immer noch so klein aussah. Der Samowar da drüben war gar kein richtiger Samowar, sondern ein Spielzeug, und die Teekanne darauf war nur eine Eierschale. In diesem Augenblick kam der Barosso aus dem Kloster zurück und fing an, freundlich zu ihr zu sprechen. Sie aber wehrte mit beiden Händen ab. »Still«, sagte sie, »still, ich muss bald sterben.« Der Propst blickte sie ganz erstaunt an. »Was fällt dir ein, Natascha? Gott behüte uns in Gnaden.« »Nein, Liebster, ich muss sterben. Ich lebe nur noch halb.« »Wer hat dir das gesagt?« »Wer es mir gesagt hat? Ich sehe alles nur halb.« Der Arzt kam, fühlte den Puls, besah die Zunge und sagte, »Nichts Besonderes, Erkältung und Übermüdung.« Der Brosse wollte ihm sagen, dass die Kranke alles nur halb sehe, aber er genierte sich. Du hast ja recht getan, es ihm nicht zu sagen, meinte Natalia Nikolaevna, als er es ihr erzählte. Siehst du wirklich alle Gegenstände nur halb? Ja, ist da droben am Himmel der Mond? Freilich ist er der Mond, der auf uns zwei Alte durchs Fenster herabschaut. Und mir erscheint er wie ein Fischauge. Das kommt dir nur so vor, Natascha. Nein, es ist wirklich so, Vater Savelisch. Um seine Frau von ihrem Irrtum zu überzeugen, nahm der Barroso den verhängnisvollen 25-Rubelschein aus der Schachtel und zeigte ihn ihr. Nun sag mal, was ist das? 12,5 Rubel, erwiderte Natalia Nikolaevna sanft. Der Barroso erschrak. Das war ihm unbegreiflich. Natalia Nikolaevna aber fasste lächelnd seine Hand und flüsterte, indem sie die Augen schloss. Du scherzest. Und ich scherze auch. Ich habe wohl gesehen, dass das unser Schein war. Aber alles sieht winzig klein aus. Doch sobald ich die Augen zumache, sehe ich alles groß, riesengroß. Alle wachsen. Du und Nikolai Afanasjewitsch, unser Freund, und der liebe Diakon Abchilla und Vater Zacharie. Mir ist so wohl, erweckt mich nicht. Und Natalia Nikolaevna entschlief für immer. Ende des 10. Kapitels, Ende des 4. Buches, gelesen von Scheikmar.